Erstens, Geburt, Leben und Lebensalter. Das Licht der Welt erblicken. In Lucem Edi. Angeboren sein. Incitum atque in natum esse. Incitum atque in natum esse. Etwas mit auf die Welt bringen. Nascitur aliquid cum ipso homine. Sein Geschlecht zurückführen auf originem repetere ab. Seinen Ursprung von den Göttern ableiten. Originem suam referre Deus. Aus vornehmen Hause stammen, einem vornehmen Hause angehören. Natum esse nobili loco oder natum esse illustri loco. Sohn einfacher Eltern sein. Natum esse humili loco. Der königlichen Familie angehören. Ortum esse stirpe regia. Es findet sich nicht seltener unter den Menschen. Nihil in hominum generarius in venitor. Gleichen Alters sein. Zeitgenosse sein. Aequalem esse. Iustem aetatis esse. Älter werden. Aetate proichi. Älter sein als jemand. Maiorem natu esse. Aetate anteire aliquem. Im besten Alter sein, in der Blüte des Lebens stehen. Aetate florire. In den besten Jahren sein. Aetate vigere. In den Jahren sein. Id aetatis esse. Von Jugend auf. A prima aetate. Seit dem Beginn der Jugendjahre. Inionte aetate. Unsere erste Jugend fiel in die Zeit von prima aetate incidimus in. Mit jugendlicher Kraft auftreten. Juventute aquiribus rem girre. Beim Eintritt ins Leben. Inionte aetate. In das Mannesalter treten. Securbare. se corrompere. Das Mannesalter. Aetas constans. Aetas adulta, aetas firmata, aetas corroborata, corroborata. Ein hohes Alter erreichen. Ad senectutem pervenire. Hoch in den Jahren sein. Exacta aetate esse. Grandem natu esse. An Altersschwäche leiden. Aetate affecta esse. Discipere senectute. Oh, vor Alter kindisch werden. Discipere senectute. Der Lebenswille. Vitae cupiditas. Ein Leben führen. Vitam agere. Aetatem degere. Ein ruhiges, stilles Leben suchen. Otium ac tranquillitatem vitae sequi. Ein sehr bescheidenes Leben führen. Tenuissimo culto vivere. Ein ärmliches und unstetes Leben führen. Vita minopem et vagam vivere. Sein Leben fristen. Se sustentare. Vitam sustentare. Am Leben bleiben. Spiritum ducere. Jemand lebt noch. Vita supeditat aliqui. Kaum mit dem Leben davonkommen. Vix vivum effugere. Du sollst nicht lebendig davonkommen. Vivum tenon relinquam. Einen ums Leben bringen. Vita privare aliquim. Vitam offere aliqui. Spiritum offere aliqui. De medio tollere aliquim. E medio tollere aliquim. Einen am Leben strafen. Morte multare aliquim. Jemanden das Leben schenken, jemanden begnadigen. Incolumen servare aliquim. Vitam dare aliqui. Vitam concedere aliqui. Jemand mit List und Gewalt nach dem Leben trachten. Vita malicuius ferro, atque insidiis apetre. Vita malicuius ferro, atque insidiis apetre. Jemanden Lebensgefahr bringen. in discrimen capitis adducere aliquem. Sich in Todesgefahr begeben. Mortis periculo si committere. Sich der größten Lebensgefahr schweben. In der größten Lebensgefahr schweben. In ultimo discrimine vitae esse. Es geht um Leib und Leben. Caput agitor. Für eine Sache sein Leben hingeben. Animam profundere pro aliquare. Sein Leben für das Vaterland opfern. Corpus offere pro patria. Vitam profundere pro patria. Mortem occumbere pro patria. Se pro patria devovere. Victimam se patria praebire. Victimam se patria praebire. Sein Leben wagen. Es in die Schanze schlagen für etwas. Capitis periculo se offere. Capitis periculum subire. Capitis periculum adire. Vitam suam in discrimen offere pro aliquare. Caput suum in discrimen offere pro aliquare. Der Rest des Lebens. Quod vitae reliquum est. Bis zum letzten Augenblick seines Lebens. Ad ultimum vitae. Ein trauriges Ende finden. Tristem exitum habere. Den Tod finden. Sterben. Diem supremum obire. Diem suum obire. Vita excedere. Vita decedere. Mortem obire. Occumbere mortem. Einen unrühmlichen Tod finden. In honesta morte occumbere. Der natürliche Tod. Mors necessaria. Eines natürlichen Todes sterben. Sua morte de fungi. Eines frühen Todes sterben. Immatura morte occumbere. Der Tod hat jemanden mitten in ...... überrascht. Mors aliquem in medis... ...... oppressit. An seinen Wunden sterben. Ex vulneribus perire. Den Geist aufgeben. Animam efflare. Animam edre. Animam emitre. Effundere. Effundere. Extremum spiritum. Edre extremum spiritum. Von seinem Leiden erlöst werden. Liberare morbo. Im Tode die Ruhe finden. Acquiescere morte. Den Tod jemandes beweinen. Illacrimare morti aliquius. Illacrimare morti aliquius. Jemanden in den Tod treiben. Trudere aliquem in ad mortem. Trudere aliquem ad mortem. Jemanden töten. Vitam irripere aliqui. Vitam irripere aliqui. Interimere aliquem. Eine Arznei dringt in die Adern. Medicamentum venis concipitor. In den letzten Zügen liegen, mit dem Tode ringen. Animam agere. Unrettbar dem Tode verfallen sein. Debitum destinatum quae morti esse. Dem Tode entgegengehen. Mortem opetre. Im Kampf für den Tod suchen. Pugnantem mortem opetre. Der Tod im Felde, in der Fremde. Mors bellica. Mors peregrina. Den Todesbrecher lehren, Todesbecher lehren. Poculum mortis exhaurire. Sich selbst den Tod geben. Mortem sibi ipsum conscriscere. Vim sibi afferre. Mortem ultra apetre. Finire vitam voluntaria morte. Einen tödlichen Streich gegen jemand führen. Mortiferam plagam infligere aliqui. Wie tot da liegen. Pro morto jacere. Für tot weggetragen werden. Pro morto tolli. Jemanden von den Toten auferwecken. Ab inferis excitare aliquem. Amor tuis, excitare aliquem. Jemanden überleben. Superstitem esse aliqui. Aliqui. Etwas glücklich überleben. Vita superare aliquid. Mit jemandem aussterben. Deficere in aliquo. Beispiel. Progenies caesarum. In Nerone defecit. Progenies Caesarum in Nerone defecit. Das Geschlecht der Kaiserin starb mit Nerone. Jemanden mit großem Gepränge bestatten. Corpus aliquius, magnifico funere efferre. Einem in den Tod folgen. Mortis comitem esse aliqui. Oder mortis comitem esse aliquius. Finem.